Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 23. November 1787. Vor allen Dingen ein paar Worte über deine Heiratsideen, dass sie mich ziemlich überrascht haben, wirst du mir glauben nicht, ob ich dich einer solchen häuslichen Glückseligkeit überhaupt für unfähig hielte, wie du dir sie an der Seite der W denkst. Aber jetzt kann ich nur auf keine Weise zu irgendeinem Schritte raten, der entscheidende Folgen für eins von euch beiden haben könnte. Was du mir von dem Mädchen schreibst, hat mich noch nicht überzeugen können, dass es ein Fund für dich sei, den du dir nicht entgehen lassen dürftest. Es gibt Launen, in denen uns die unzähligen Missgestalten von verzerrter Natur, die man überall antrifft, unausstehlich werden. Ein unverdorbenes Geschöpf zu sehen, ist alsdann Erquickung. Die Phantasie hat freies Spiel im Idealisieren, solange sie nicht durch Erfahrungen widerlegt wird, und was nur keine Karikatur war, wird bald zur Schönheit. Hast du aber entscheidende Beweise von Gehalt, dann ist bloß die Frage von dir, und ich weiß kaum etwas von dem hinzuzusetzen, was du selbst von dir eingestanden hast, nur einige Vermutungen über die Ursache dieser Phänomene. Du hast dich noch nicht gewöhnt, Genüsse gegeneinander zu berechnen. Auch glaubst du zuweilen, unvereinbare Dinge vereinigen zu können. Daher der geringe Widerstand, den jede aufsteigende Leidenschaft bei dir findet, und eine vorübergehende Grille wird durch deine lebhafte Phantasie leicht zur Leidenschaft. Kampf dawider scheint dir oft kleinliche Ängstlichkeit. Du bist dir bewusst, Kraft dazu zu haben, aber du willst sie auf die Zeit aufsparen, da du ihrer bedarfst. Unterdessen ist dein Geist nur geschäftig, den Gegenstand deiner Leidenschaft zu veredeln und einen begeisternden Gesichtspunkt daran aufzufinden. Erfahrungen von einigen Jahren werden bei dir mehr Misstrauen gegen deine Phantasie, mehr Sorgfalt in Abwägung kollidierender Vorteile erzeugen. Alsdann ist es möglich, dass ein liebenswürdiges Mädchen dich auf immer fesseln kann, und eher darfst du, glaub ich, keine Verbindung dieser Art eingehen. Lass uns immer erst alle zusammen in den Hafen eingeschifft sein, und dann wollen wir uns freuen, wenn du in einer Gattin, die deiner wert ist, uns eine neue Freundin zuführst. Dass es mir schwer wird, deine Briefe zu entbehren, darfst du mir nicht verargen. Du weißt, welche Erwartungen wir beide von unserem Briefwechsel hatten. In der Zeit der ersten Betäubung durch eine Menge zerstreuender Gegenstände konnten sie freilich nicht erfüllt werden, aber da schon einige Monate verflossen waren, wurde mir die Zeit lang, bis ich dich selbst in deinen Briefen wiederfinden würde. Auch hatte ich über verschiedene Äußerungen und Fragen in meinen Briefen vergebens auf Antwort gewartet. Dahin gehört zum Beispiel, was du von Goethes politischer Tätigkeit erfahren hast, was man in Weimar von der Brühl spricht und so weiter. Neuerlich habe ich etwas gehört, worüber du mir gewiss Auskunft geben könntest und was uns beiden doch interessant sein muss. Goethe nämlich bleibe in Neapel, habe seinen Abschied gefordert, den er sich längst unter der Bedingung versichert hätte, wenn der Herzog in Kammersachen willkürlich verfahren würde, und dies sei geschehen. Er habe die Frau von Stein heiraten wollen und sich deswegen adeln lassen, aber ihre Familie habe es gehindert, daher sein Missvergnügen mit seiner Lage und Weimar. Von Herder habe ich bei Brühls gehört, dass er durch unbefriedigten Ehrgeiz unglücklich wäre und seine Frau sich durch Adelsstolz lächerlich mache. Reinickes Sohn hat neulich den Hamlet gespielt. Das Jugendliche und doch markierte in seinem Gesicht, er sieht der Mutter sehr ähnlich, war der Rolle vorteilhaft, aber er versteht sie nicht, deklamiert seelenlos und hat bloß Stellungen studiert. Hier schien er zu gefallen, anstatt der Stelle, was mich betrifft, ich will beten gehen, hatte man gesetzt, ich will das Meinige tun. Wäre das nicht eine gute Anekdote im Theaterkalender? Die Szene, wo der König betet, wurde ganz weggelassen. Huber wird wohl so bald noch nicht abgehen. Man spricht vom Frühjahr. Rädern geht endlich nach Spanien. Er hat sich ziemlich für Magnetismus einnehmen lassen und mehreren Versuchen eines Franzosen Sylvestre, der sich einige Zeit hier aufgehalten hat, beigewohnt. Von seiner Reise verspreche ich mir wichtige Bemerkungen über diesen Gegenstand. Suche doch von Bode zu erfahren, was er gesehen hat. In Wielands Rezension vom Carlos habe ich Geist und Feinheit gefunden, aber doch immer eine ängstliche Anhänglichkeit an ein ästhetisches System. Auch in diesem Raume ließ sich schon etwas Bestimmteres sagen, welche Art von Geistesgehalt man in dem Stücke finde und inwiefern die dramatische Wirkung erreicht oder verfehlt sei. Dass man darüber ein ganzes Buch schreiben müsse, kann ich mich nicht überzeugen. Die Rezension von Goethes Iphigenia hat mir weniger gefallen. Lebe wohl, Minna und Dorchen grüßen. Auf Nachrichten von Kalbs Ankunft in Weimar bin ich begierig. K.